Telekom-Fernsprecher Senderstraße 23 an Radio Apuré von der Räucherofen von Senderstraße, ich glaube 24 von gestern, wurde entfernt. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse, da die Fettbüros und entsprechende Gaststätten noch nicht geöffnet haben. Ahoi.